Herr Zander, in unserem Gespräch haben wir kurz die Freundschaft Theresias mit dem Karmeliten Johannes vom Kreuz beleuchtet. Der Altersunterschied war ja erheblich zwischen den beiden. Johannes hätte gut ihr Sohn sein können. War Theresia für Johannes so etwas wie eine Mutter oder eine Ersatzmutter? Da war eine Frau, die stärker war als er, die ihm den Weg zeigen konnte, und also ist er den Weg gegangen. Wie weit hat sie ihn denn begleiten können? Denn wir wissen ja gerade aus dem Leben des Juan, dass er ja wahnsinnig gelitten hat. Er ist ins Gefängnis gekommen, ist dann ausgebüxt, man hat ihn verfolgt. Er war gleichsam das rote Tuch für den damaligen Nuntius in Spanien, dass sie sogar ihre Beziehung spielen lassen musste, um beim König zu intervenieren, damit dieser geschäftliche Eifer des Nuntius gebremst wurde. Was hat das für Auswirkungen gehabt auf ihr Leben, auf ihr Schreiben, auf ihr Engagement? Hat sie treu da zur Kirche gestanden? Hat sie gesagt, mein Gott, was ist das für ein Laden? Er ist der Rebellion angeklagt worden innerhalb des Karmelitenordens. Also Sie müssen wissen, die katholische Kirche war damals noch nicht ein Club zur Selbstverwirklichung, sondern ein Ordnungsgefüge. Orden heißt Ordnung. Und in einem Ordnungsgefüge gibt es natürlich schwere Auseinandersetzungen. Da haben die Rechten im Karmelitenorden ihn nachts gepackt, verschleppt ins Gefängnis nach Toledo und ihn dort auf fürchterliche Weise misshandelt. Er kam raus, es ist ein eigentlicher Abenteuerroman, es ist ihm gelungen, ein Gitter langsam in wochenlanger Arbeit locker zu machen. Dann hat er sein Betttuch zerschnitten, zusammengeknotet, sich hinuntergelassen zum Ufer des Tajo und dann nachts über die Dächer von Toledo. Zeitweise ist er wie ein Mantel-Degen-Film. Als er nicht mehr wusste, wo er war, ist er zeitweise einer schwarzen Katze gefolgt. Und so gelang er in ihr Kloster, ins Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen. Und sie sagt, er war abgezehrt. Er sah aus wie ein Toter, als ich ihn wieder sah. Und das hat sie Gott übel genommen. Das hat sie nicht der katholischen Kirche übel genommen. Das hat sie Gott übel genommen. Sie hat kurz danach eine Vision gehabt, in der sie entrückt wurde bis vor das Angesicht Gottes des Vaters. Und da hat sie Gott die schwersten Vorwürfe gemacht, was da geschehen war mit Juan de la Cruz. Worauf ihr Gottvater seinen Sohn am Kreuz zeigt und sagt, schau, Theresia, so behandle ich meine Freunde. Mein Gott, gab sie zur Antwort, wenn du deine Freunde so behandelst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass du so wenig Freunde hast. Das war Theresia in ihren besten Jahren. Sie hat geschrieben, sie hat viel geschrieben, des Lateins nicht mächtig, aber dennoch sind ihre Schriften Teil auch dessen, was den Karmelitenorden geprägt hat in der Folgezeit. Worin bestand das, was sie verfasst hat? Waren es nur Ordensstatuten, waren es geistliche Übungen, Erbauungen, waren es frömmelnde Schriften, so wie wir sie heute noch aus dem 19. Jahrhundert kennen, oder war das wirklich was mit Hand und Fuß? Also da waren einmal 15.000 Briefe, die sind erhalten. Es dürften noch viel mehr gewesen sein. Die hat also Briefe geschrieben, so wie ein Teenager heute SMS versendet. Das war das eine, aber die beiden Bücher, die sie in ihren späten Jahren geschrieben hat, während sie im Ochsenkarren durch Spanien fuhr, überlegen Sie einmal, zu der Zeit, als es keine Federung war, sie hat übernachtet in Wirtshäusern, die kann man gar nicht beschreiben. Sie hat einmal gesagt, dieses Leben kommt mir vor wie eine schlechte Nacht in einem schlechten Wirtshaus. Und während sie in schlechten Wirtshäusern übernachtete, hat sie die größten Werke der katholischen Mystik geschrieben. Die sind großartig, beide Bücher, die Seelenburg und Der Weg zur Vollkommenheit. Die Verwandtschaft mit den Büchern von Juan de la Cruz ist offenkundig. Die beiden haben unablässig miteinander geredet. Sie haben wohl auch ähnliche innere Erlebnisse gehabt, nicht ganz die gleichen. Und der Unterschied scheint mir wichtig. Bei Juan de la Cruz ist der Aufstieg zum Berg Karmel, so heißt sein Buch, ein Hinaufschreiten auf einer Leiter von einer Sprosse zur anderen. Und auf jeder Sprosse dieser Leiter sind Erlebnisse von Licht und Dunkelheit. Jede Dunkelheit, die der Mensch im Hingehen auf Gott erlebt, ist bereits ein Vorgefühl eines höheren, stärkeren göttlichen Lichts. Sie müssen sich das etwa vorstellen wie den nächtlichen Himmel in den Alpen. Sie schauen zum Himmel hinauf, er ist schwarz, aber er leuchtet. Ein leuchtendes Schwarz ist diese dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz. Und so schreitet man empor vom Licht zur Nacht und aus der nächsten Nacht wieder zu einem noch stärkeren göttlichen Licht. Ähnliche Bilder gibt es auch bei ihr. Aber insgesamt ist ihr Himmel ein Himmel voll von Farben und Figuren. Sie erlebt ständig, ganz körperlich, die Gegenwart Jesu Christi, der Gottesmutter Maria, dann hält sie wieder das Jesuskind im Arm. Also alle Heiligen erscheinen ihr körperlich. Man hat daraus riesige psychoanalytische Theorien gemacht. Es gab so um 1900 herum, also Tausende von Dissertationen über die Hysterie der heiligen Theresia. Und diese Hysterie hat man damit erklärt, dass sie eine Gebärmutterkrankheit gehabt habe, aus der dann diese Fantasien entstanden sind. Das war der Zustand der Wissenschaft um 1900. Jetzt werden wahrscheinlich wieder ganz andere Theorien hervorgebracht. Es ist zum Teil der Unterschied zwischen Mann und Frau. Frauen denken figürlicher als Männer. Denken Sie an den heiligen Ignatius von Loyola. Der hat sich die heilige Dreifaltigkeit vorgestellt als ein Piano mit drei Tasten. Ich bitte Sie, wie langweilig, ja. Und bei Theresia von Avila geht es zu wie in einer barocken deutschen Kirche. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, der Mann verkopft, diszipliniert in seinem Denken, sie exuberant, überströmend an Bildern und Gefühlen. Es ist vielleicht auch, also das ist eine Erklärung, Mann und Frau, fällt besonders auf, wenn man die beiden nebeneinander stellt. Es ist aber vielleicht auch nur der Unterschied zwischen verkopfter und nicht verkopfter Religion. Da geht es ja um Bernhard von Clairvaux, der hat ähnliche Erlebnisse gehabt wie Theresia von Avila, die schreckliche Lactatio Sancti Bernardi, wo die Gottesmutter in die Kirche heruntergeschwebt ist, ihre Brust entblößt hat und der heilige Bernhard durfte sich stillen an der Brust der Gottesmutter, wurde dann gefragt, wie es war, sagte, süßer als Honig war es. Ja. Also das ist etwas unappetitlicher, als was die heilige Theresia erlebt hat, und es war ein Mann. Nur der heilige Bernhard von Clairvaux war ein ungebildeter französischer Ritter vom Lande. Also ich meine, dass die Verkopfung der Religion, die bei uns in der katholischen Kirche stärker ist, als manche glauben. Also wenn einer Theologie studiert hat, dann ist er kaum noch zu einem Gefühl fähig. Das ist alles dann im Kopf und in Kategorien. Und so war es auch bei Juan de la Cruz. Er hatte Theologie studiert und war ein glänzender Theologe. Aber nun beklagte er sich, wurde neidisch, weil Theresia so schöne Visionen und Ekstasen hatte. Ja, Gott, dann hätte er eben nicht Theologie studieren sollen. Ein anderes Phänomen, was in unseren Zeiten offensichtlich auch ein Kriterium für Heiligkeit wird, ist ja, dass man irgendwo Zeiten hat, wo man sich von Gott entfernt. Wenn ich mal jetzt an diese ganzen Geschichten denke mit Mutter Teresa von Kalkutta, aber auch ihre Namensverwandte, Teresa von Lisieux, hatte ja auch solche Phasen, wo sie sagte, ich glaube, ich kann an nichts mehr glauben. Gab es das bei Teresa auch oder von Avila auch, oder war sie wirklich so die gefestigte Frau, die, wie die Franzosen sagen, droit dans ses bottes, steht auf dem Boden und sich auch nicht beirren lässt? Wir reden jetzt über die dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz, La Noche Oscura. Die ist zurzeit wieder Mode und jeder Christ, dem es ein bisschen dreckig geht, meint jetzt, er erlebe die dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz. Mit der wird sehr viel Missbrauch getrieben. Ich muss jetzt etwas ausführlicher werden. Die dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz ist zu sehen innerhalb einer Schule des Gebets. Er schreitet voran vom Licht in die Dunkelheit und erlebt dann die Dunkelheit mit einem Vorgefühl bereits der nächsten höheren Gegenwart Gottes. Aber der sichere Rahmen dafür ist der katholische Glaube des 16. Jahrhunderts gewesen. Das war eine katholische Welt. Und der Glaube war so gegenwärtig, wie heute der Unglaube gegenwärtig ist. Nie hat es die Zweifel gegeben. Sie hat innere Dürre erlebt. Ja, die Gegenwart Gottes herbeigesehnt und nicht mehr gespürt, aber dass da Glaubenszweifel waren, wie bei Therese von Lisieux und bei Theresia von Kalkutta und all dieser Inflation von Theresien, die wir jetzt mit ihren dunklen Nächten haben, davon kann keine Rede sein. Da wird also sehr schnell und billig jetzt aus Theresia von Kalkutta, statt dass man überlegt, was da wirklich mit der war und ob man unter Umständen mit der Heiligsprechung doch besser noch sehr, sehr lange warten würde, wird jetzt schnell hineininterpretiert, dass sie diese hohe Stufe der Heiligkeit hat, die Johannes vom Kreuz hatte, als er die dunkle Nacht erlebte und die etwas anderes war. Es war schon mit Therese von Lisieux nicht mehr das Gleiche. Therese von Lisieux bereits, also so um 1900 herum. Meine Mutter ist Theresia getauft worden auf dem süddeutschen Dorf. So kam diese Theresienmode aus Frankreich rüber damals um 1900. Das war eine ungeheure Mode. Der Vatikan musste sie heilig sprechen, obwohl im Vatikan die größten Zweifel bereits waren. Denn es kamen ihre Tagebücher zum Vorschein. Diese Tagebücher waren vorher schon von ihrer Schwester veröffentlicht worden, aber mit 7000 Retuschierungen, sodass da wirklich eine ganz fabelhafte Heilige zum Vorschein kam. Jetzt hatte man die Tagebücher ohne die Retuschen und da kommt ein armes Mädchen hervor, das in das Kloster ihres Onkels gesperrt wurde. Der Onkel war übrigens der führende Kopf der französischen Liga für den Antisemitismus. Sie können sich die Atmosphäre in diesem Kloster in Lisieux vorstellen. Also das war ein Ghetto-Kloster in einer Welt, die bereits von Marx und Freud dominiert war. Und dieser Unglaube der modernen Welt kam durch die Mauern des Klosters in Lisieux hinein und sie verlor in den letzten Monaten ihres Lebens den Glauben. Das ist etwas anderes als die dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz. Es ist das, was wir heute erleben. Mir geht es auch so. Ich bin ein Mensch, der an Gott glaubt, aber der Unglaube unserer Zeit kriecht mir ins innerste Herz hinein. Da geht es mir wie Theresia von Kalkutta. Aber es ist etwas anderes. Es ist nicht die dunkle Nacht des heiligen Johannes vom Kreuz. Machen wir keine Mystik aus etwas, was keine Mystik ist.